Kundgabe 4835. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.02.1950. Wesenhafte Gottheit. Ihr Menschen suchet euch wohl eine Vorstellung zu machen von mir als der vollkommensten Wesenheit, als größter Geist der Unendlichkeit. Doch ihr werdet mein Wesen niemals ergründen können als Mensch auf Erden. Ihr kennet nur Begrenztes, weil ihr selbst unvollkommene Wesen seid, die gebunden sind an eine Form, und ihr stellet euch daher auch die höchste Wesenheit als eine Form vor, wohl in anderem Maße, leuchtend und kraftvoll. Ihr könnet es euch nicht vorstellen, dass es für mich keine Begrenzung gibt, dass ich das ganze Weltall erfülle und dennoch eine Wesenheit bin. Und was euch nicht vorstellbar ist, wollet ihr nicht als Wahrheit annehmen. Ich erfülle das gesamte Universum mit Kraft, die aber eine Wesenheit als Urquell haben muss, weil die Kraft aufbaumäßig wirkt, also im Erkennen ihrer Wirkung angewandt wird, zum Erstehen und Erhalten jeglicher Schöpfung, ob geistig oder irdisch sichtbar. Jegliche Kraft also muss weisheitsvoll gelenkt werden, ansonsten sie sich elementar entfalten und größten Schaden anrichten würde. Also muss der Urquell der Kraft eine denkende Wesenheit sein, deren Weisheit jegliche Auswirkung kennt und daher jedem Schöpfungswerk seine Bestimmung zuweiset, was von einer Kraft allein nicht zu erwarten ist. Ihr müsstet an diese Wesenheit in mir glauben, ansonsten ich nicht mit euch sprechen kann, weil ihr nicht auf meine Stimme höret. Unendlich groß ist meine Liebe zu euch Menschen, und ich möchte mich euch in meinem ganzen Wesen offenbaren. Doch ihr könntet es nicht fassen, und darum werdet ihr mich immer nur verhüllt erkennen müssen und daran glauben, dass eine Wesenheit sich euch kundgeben will, so ihr es nur immer wollet, was ihr aber von einer Kraft nicht annehmen könnet. Sprechet ihr als Wesen auf Erden mit mir, so neigt sich euch auch das mächtigste Wesen im Weltall zu. Es höret euch und gibt euch Antwort. Es hat gleich euch Verstand und freien Willen, nur eben in einem euch nicht vorstellbaren Maß. Eine Form benötige ich aber nicht, um meine Kraft zu bergen. Doch um euer Selbstwillen nahm ich die Form an, die euch vorstellbar ist, als Mensch, Jesus Christus, weil meine gesamte Schöpfung die gleiche Form hat und ich also in dieser Form eines Menschen die ganze Fülle meiner Gottheit barg, wie auch die gesamte Schöpfung mich ebenfalls birgt. Ich also überall bin, weil ich ein unbegrenztes Wesen bin, das überall sein kann und überall auch wirket. Doch nur ein Wesen kann sich euch zuneigen und nur ein Wesen kann euch erfüllen, was ihr erbittet. Nur ein Wesen könnet ihr als Selbstwesen anstreben, ob seiner Vollkommenheit, während das Anstreben einer Kraft von euch unsinnig wäre und jeglichen Beistand meinerseits ausschalten würde. Denn nur, wo ich als höchstes Wesen angerufen werde, bedenke ich die Menschen, ansonsten sie keinen rechten Glauben an mich haben und also auch keine Hilfe von mir erwarten könnten. Ihr werdet mein Wesen niemals ergründen können, solange ihr auf Erden weilet. Doch glauben müsstet ihr an eine wesenhafte Gottheit. Denn nur durch diesen Glauben könnet ihr auch eindringen in jenes Mysterium, wenn auch erst im Zustand der Vollkommenheit, den ihr aber auch nur erreichen könnet mit meiner Unterstützung, die ihr anfordern müsstet, wozu also der Glaube an mich als Wesenheit unwiderruflich gehört und ihr demnach nur durch diesen Glauben selig werden könnet. Amen.